Finanzminister Peer Steinbrück hat als erster die Kurve gekriegt. Insolvenz, das kann doch auch eine Chance sein für einen Neuanfang, eine Chance, um viele Arbeitsplätze zu retten. Im Fall Opel klang das noch ganz anders bei den führenden Sozialdemokraten. Insolvenz, das war das Schreckenswort, das sie dem Wirtschaftsminister zu Gutenberg anlasteten. Insolvenz, das war der unternehmerische Todesstoß, verbunden mit dem Verlust von tausenden Arbeitsplätzen. Und auch im Fall Arcandor hatten sich die Sozialdemokraten früh festgelegt, gegen jede wirtschaftliche Vernunft. Auch hier wollte Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier sein Image als Arbeitsplatzretter schärfen. Nun steht er ziemlich düpiert da. Nun muss er kleinlaut einräumen, dass auch der Staat nicht im Hauruck-Verfahren korrigieren kann, was über viele Jahre falsch gemacht wurde. Es war ja nicht die Finanzkrise, die Arcandor in Bedrängnis brachte. Die Misere ist ja hausgemacht, ein zähes Siechtum hat den Konzern befallen. Topmanager gaben sich die Klinke in die Hand, sie reihten Sanierungsprogramm an Sanierungsprogramm, kauften neue Unternehmen dazu, wechselten die Namen aus, aber es half alles nichts. Der Karren versank immer tiefer im Morast. Schuld ist ausgerechnet jene Sparte gewesen, die den Konzern einst groß gemacht hat. Die Warenhäuser. Immer weniger Menschen zieht es in die großen Konsumtempel in der City. Und auf diese veränderten Konsumgewohnheiten hat Arcandor, wie zuvor schon die Branchengrößen Hertie und Woolworth, bis heute keine Antwort gefunden. Der Gang zum Insolvenzrichter ist nach 128-jähriger Firmengeschichte die unvermeidliche Folge. Wer daran noch zweifelte, den müssen spätestens die erfolglosen Verhandlungen in der vergangenen Nacht stutzig machen. Wenn Banken und Lieferanten, Gläubiger und Eigentümer dem Unternehmen keine Chance mehr geben, wenn sie nicht mehr bereit sind, frisches Geld in das Unternehmen zu schießen, dann kann auch der Staat nicht mehr als Retter auftreten. Leidtragende sind natürlich die Beschäftigten. Sie müssen nun auf den Insolvenzverwalter hoffen. Der hat die schwierige Aufgabe, vom Konzern Arcandor zu retten, was noch zu retten ist. Das Insolvenzrecht gibt ihm da einige Instrumente in die Hand. Aber an den ökonomischen Fakten kann auch der Insolvenzverwalter nicht vorbeisehen. Arcandor wird zerschlagen werden. Als Ganzes hat der Konzern wohl keine Chance mehr. Profitable Teile wie die Tourismussparte Thomas Cook etwa, sie werden herausgelöst aus dem Gesamtkonzern und dürften rasch einen Käufer finden. Schwierig dagegen wird es im Kerngeschäft, dem Handel. Einzige Hoffnung ist wohl die Verschmelzung von Karstadt mit Kaufhof zur Deutschen Warenhaus AG. Und auch das ist keine verlockende Aussicht. Konkurrent Metro kann sich nun in aller Ruhe die Rosinen aus der Konkursmasse herauspicken. Viel wird nicht übrig bleiben vom einstigen Vorzeigekonzern.